hinter Blumen. Es hielt mich plötzlich fest. Sie gab mir 20 Rosen, die Rosen sah ich nicht. Sah nur zwei blaue Augen, ein lächelndes Gesicht. Galina, Galina, Galina, Mädchen aus dem großen Land, Blume unter Blumen, am kleinen Blumenstand. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, am kleinen Blumenstand. Ich schenkte ihr die Rosen. Sie fragte mich erstaunt: Berlin, da war ich Leutnant. Und als ich sagte, ja, da, da, küsst sie mich auf die Wange, ich mich versah. Galina, Galina, Galina, Mädchen aus dem großen Land, Blume unter Blumen, am kleinen Blumenstand.